Ja, hallo ihr Lieben. Heute gibt es wieder eine neue Podcast-Folge und ich bin wieder nicht allein. Ich habe die zauberhafte Heike heute bei mir. Hallo Heike. Hallo Ivi. Und wir wollen heute über das Thema Freundschaft reden. Ja, Ist ein sehr super wichtiges schön. Thema, ne? Finde ich auch ein tolles Thema. Ja. Und ich hatte ja auf Instagram hatte ich ja mal so eine Umfrage gestartet. Ich weiß nicht, kannst du dich erinnern? Ich glaube, du hattest sogar auch mitgemacht. Ja, und da habe ich mal so gefragt, wie wichtig ist dir Freundschaft? Und 100% von den Leuten, die geantwortet haben, haben geschrieben, dass sie sehr wichtig ist. Wie findest du Freundschaft? Was bedeutet dir Freundschaft? Also Freundschaft ist was unheimlich Wichtiges und ich finde, weil man aus Freundschaften so extrem viel rausziehen kann und Freundschaften ist nicht nur nehmen, sondern auch ein Geben und ja, bereichert einfach mal das Leben. Gerade auch, du hattest ja selber an deiner Erkrankung, ne, da hast du ja auch gemerkt, wie wichtig Freundschaft ist. Auf jeden Fall. Und auch so fürs Leben überhaupt, ne, dass so jemand hat, den einen begleitet und mit einem durch dick und dünn geht, ist ja schon sehr wichtig, finde ich, dass man da einen hat, auf den man auch bauen kann, ne, dem man vertrauen kann. Weil ich hatte auch gefragt, wie viele echte Freundschaften hast du? Und da waren zum Beispiel 86% waren 1 bis 5 Freundschaften. Ist auch wirklich so, weil klar, man hat Freunde und Freunde, sage ich immer dazu. Ganz enge Freunde. Ich habe zum Beispiel, wo ich immer sage, ich habe eine einzige wirklich allerbeste Freundin, Lass mit mich der, raten, die Jackie. Genau. Genau. Ja, meine Jacki, wir sind jetzt in der Zwischenzeit 28 Jahre befreundet und wir gehen zusammen durch dick und dünn. Und auch wenn, wir hatten mal eine Phase, wo wir uns nicht ganz so intensiv gesehen haben, aber trotzdem waren wir uns immer verbunden und teilen auch sehr, sehr vieles miteinander. Ist aber heute auch selten, ne? So eine lange Freundschaft. Also ich sag mal, ich habe meine beste Freundin geheiratet. Wir sind jetzt auch schon 20 Jahre. Das ist das Beste, was passieren kann. Aber ist heute selten, dass du jemand hast, der wirklich ein Leben lang irgendwo an deiner Seite ist, mit dir die Phasen durchlebt, die man so hat, ne? Man verändert sich ja auch. Ja, Das ist ja. aber in einer guten Freundschaft ist es eben so, dass man sich zusammen auch verändert oder auch der andere die Veränderungen wahrnimmt und dann auch mitgeht. Das ist eine richtige Freundschaft. Weil gerade mit dem Mitgehen, wie du sagst, ist ja dann irgendwann, ne, wenn man sich verändert, nicht jeder kommt ja damit klar und dann Ja, geht er einen da, anderen Weg, ist dann natürlich schade. ja, Und da ist dann schon, ja, schon was Besonderes, wenn man so eine Freundschaft hat, die dann ewig hält. ja. Also, ich finde es ja auch zum Beispiel bei uns total faszinierend. Also, Ey, wir, wie viele Jahre? 15 15, Jahre! 15 15 Jahre, Jahre, das ist Wahnsinn. ja. Wir hatten ja auch nicht immer Kontakt, aber irgendwo, es ist trotzdem, als ob man sich nie getrennt war, ne? Oder ob da nie so eine große Lücke war, sondern das ist so Ja. heute gesehen und als ob man sich gestern dann wieder gesehen hat, obwohl da ein paar Wochen manchmal zwischen waren oder so. Genau, ne? Und Das ist schon. ja, und also auch da, also gerade was auch unsere Freundschaft eigentlich betrifft, man sieht auf verschiedenen Wegen, wie man auch Leute kennenlernt, die man zum Anfang erstmal nur ja als Bekannte oder ja sieht und wo sich dann Freundschaften entwickeln. Ne? Also ich sag mal immer so, wenn ihr damals eure kleine Luz nicht zu mir in die Gruppe gebracht Dann würden hättet, wir uns ja, wahrscheinlich heute würden wir nicht uns kennen. wahrscheinlich nicht kennen. Aber aus dem, was zum Anfang ja meinerseits ja berufliche Verbundenheit zu euch war, eben schon alleine durch eure Kinder, hat sich ja natürlich dann, wo dann ja das Berufliche nach hinten gegangen ist, in eine gute Freundschaft verbunden und bin da auch eigentlich ganz froh Ja, drüber. wir auch. Wir fanden es auch immer schön, dass die Große trotzdem noch den Kontakt. Also es war auch wichtig, dass du sie siehst mit Aufwachsen, ne, weil die Ja. Beziehung ja eben so toll war. Ja. Und da fand ich auch immer schön, dass dann auch so, ne, du siehst sie ja jetzt schon seit 15 Jahren und das ist Wahnsinn. Ja. 16, ist fast 16. Das ist Ja. Wahnsinn. Also fand ich total schön. Da haben wir auch viel Wert drauf gelegt, dass das, weil eben die Verbundenheit so toll war, Ja. dass es dann auch so bleibt, dass da kein Cut Ja. oder sowas entsteht. Also, und Ja. dadurch, dass es ja auch mit uns dann so gut funktioniert hat als Freundschaft und so, war das Ja. total schön, ja. Ja, also wie gesagt, Hast du heute auch nicht Freundschaft, mehr? nee, Freundschaft ist eben wirklich, also ist was Wichtiges. Und ja, und aber wie du schon sagst, also manch einer kann mit Veränderungen nicht um und dann trennen sich auch freundschaftliche Wege, wo man dann eben sagt, okay, dann muss man da das eben akzeptieren. Ja. Aber trotzdem ist es eben wichtig, diese sich aufeinander verlassen können. Ja. Und manchmal ist es auch so, dass man auch einen gewissen Abstand nur zueinander braucht, um dann auch wieder zueinander zu finden. Ja. Und vielleicht auch Dinge dann auch anders zu sehen. Also, auch das macht Freundschaften aus, Natürlich. dass man dann eben auch mal, ja, auch was verzeihen kann, dass man offen und ehrlich miteinander umgeht. Das ist für mich eigentlich mit der wichtigste Punkt in der Freundschaft. Das ist wichtig, ja. Und zu dem Trennen und sowas alles habe ich ein Lied geschrieben. Da können wir ja mal reinhören. Das hören wir Okay. uns jetzt mal an. Los geht's. Miss You heißt das Lied. Ich sitze hier, starre vor mich hin. Tropfen klopfen an mein Fenster und mal wieder denke ich an dich. Hab schon lange nichts mehr von dir gehört, oh Mann, ich vermisse dich. Ich schließe meine Augen und wünschte, du wärst hier. In meinen Träumen kann ich dich sehen, da bist du mir ganz nah. So wie ich dich, oder bin ich dir einfach nur egal? Oh, oh, oh, oh, oh. Vermisst du mich, so wie ich dich, oder bin ich dir einfach nur egal? Wir haben so oft geschrieben, hatten täglichen Kontakt, irgendwie kam uns das Leben in die Quere, ich hör von dir kaum noch was. Ich weiß nicht, wie es dir geht und was du wohl so machst. Weiß nur, dass du mir fehlst und frag mich, ob es dir auch so geht. Denkst du vielleicht an mich in deiner kleinen Welt? Oh. So wie ich dich, oder bin ich dir einfach nur egal? Oh, oh, oh, oh. Vermisst du mich, so wie ich dich, oder bin ich dir einfach nur egal? Wir taten uns so gut und fingen einander auf, konnten über alles reden. Probleme verschwanden im Nu. Ich möchte dich nicht aufgeben, nur weil das Leben uns trennt. Unsere Freundschaft sollte doch für immer sein. Ich dachte, sie hält ein Leben lang. Unsere Freundschaft war mir wichtig. Schade, dass wir uns in all dem Trubel verloren. Oh, oh, oh, oh, oh. Vermisst du mich? So wie ich dich, oder bin ich dir einfach nur egal? Oh, oh, oh, oh. Vermisst du mich, so wie ich dich, oder bin ich dir einfach nur egal? Vermisst du mich, so wie ich dich, oder bin ich dir einfach nur egal? Einfach nur egal. Ja, das war Miss You, auch wieder mit KI von udio.com erstellt. Ist halt wirklich dann eben schade, wenn Freundschaften, die einem auch sehr wichtig sind, dann in die Brüche gehen oder so, aus irgendwelchen Gründen. Ja, und wir hatten ja gesagt, also die meisten haben geschrieben, 86%, dass sie 1 bis 5 Freunde haben, und es waren 14%, die haben 5 bis 10 Freunde. Aber ich glaube, echte Freunde hält sich wirklich eher im kleinen Kreis. Also Freunde hat man bestimmt viele, Aber ich glaube, so richtig echte Freundschaften, die hat man eben weniger. Ja, Ja. also ich weiß ja, du folgst mir ja auch auf Instagram zum Beispiel. Ja, da habe ich ja, weiß ich, wie viele Follower. Das sind für mich Follower, das sind für mich keine Freunde. Also auch da sollte man unheimlich, ja, doch differenzieren. Ja, weil viele kenne ich davon nicht mal persönlich, also können es für mich keine Freunde sein. Aber ich muss dazu sagen, auch über diese sozialen Medien können wunderbare Freundschaften entstehen. So habe ich eben auch über Insta eben Dani kennengelernt und ja, wir haben eben dieselben Interessen, ja, uns verbindet eben die Musik, uns verbindet eben ja auch ja das Fansein und damals über Sunrise Avenue, die es ja leider nicht mehr gibt. Ja, aber da hat sich wirklich über die Zeit eine richtig tolle Freundschaft entwickelt. Ja, und wo ich auch heute sage, ja, okay, auf Dani ist für mich jetzt nicht nur ein Follower auf Insta, sondern ja, in der Zwischenzeit eine Freundin geworden. Aber weil du es gerade so sagst mit den Followern und so, ich hatte dich auch eine Frage gestellt, was denkst du über Freundschaft? Und da waren viele, also die meisten denken ja wahrscheinlich, das sind dann alles Freunde oder sowas. Viele haben dann, also 50% haben geschrieben, dass die meisten Freundschaften oberflächlich sind. Ja. Und 50%, aber auch von denen, die geantwortet haben, eben gesagt, dass heute gibt es eben echte Freundschaften auch nur noch selten. Und das ist eben, ne, wenn man gerade so über soziale Netzwerke, man hat dann welche, mit denen man schreibt, aber das ist dann halt eben nur so. Und dann eben so wie du mit der Dani, da ist es dann eben so, Ja. entwickelt sich eben was, ne, aber es muss sich ja auch erst entwickeln. Ist ja auch nicht Aber gleich von heute auf morgen, dass du sagst, oh, das ist jetzt meine Freundin und dann, oder wirklich. ja, definitiv, natürlich. Also es gibt da eben, ja, das sind dann eher für mich dann so nach dem Motto Bekanntschaften, ja, da Mit dem gebe ich man gerne recht, auch schreibt, mit ne, dem wo man man auch dann eben gerne auch. mal sich austauscht und ja, aber wo ich dann aber auch nicht unbedingt meine, sag mal so, intimsten, Genau. persönlichsten Geheimnisse ausplaudern Nee, das würde, ist. sondern eben, ja, wo man dann doch sagt, das ist oberflächlich. Ja, da geht es eben nicht tiefgreifend drin und Was ja auch in Ordnung ist, ne? ja. Man hat ja eben seine engen Freunde Ja. und dann hast du eben doch welche, wo du weißt, auch mit denen schreibst du mal nur so oder so, Ja, was ja auch ganz definitiv. nett Was, ist dann. ja, und da sind wirklich auch sehr, sehr nette und tolle Leute bei, ja. Und ich weiß, dass da auch ganz viele Leute mich zum Beispiel auch in meiner Krankheit begleitet haben und unterstützt haben. Ja, das ist auch Und wieder toll, ne, dass die Community da so, dass das ja, so. und was mir auch sehr, sehr viel Kraft gegeben hat. Und trotzdem, ja, würde ich sie nicht als meine Freunde, sondern als Bekannte bezeichnen. Und ja, bei mir sind es eben auch wirklich richtig enge Freunde. Ja, kann ich bei mir wirklich auch an einer Hand abzählen. Und wie gesagt, also so, und das Schöne ist, ihr zählt damit zu. Ja, das. Ja, wir haben auch drei, die uns schon seitdem mit Samstag 20 Jahren kennen. Es sind doch nur drei Leute. Ist Wahnsinn, ne? Also Ja. ist schon. Ja. Man hat zwar zwischendurch auch viele Freundschaften und sowas alles gehabt, aber ja. Und selbst wenn da der Kontakt dann heute nicht mehr so ist oder so, ne? Trotzdem hat man dann irgendwann, schreibt man sich mal ganz belanglos oder so. Das ist so. Das heißt ja auch immer nicht, dass man den Kontakt komplett abbrechen muss. Also manchmal merkt man ja auch, dass man Leute kennenlernt, wo man denkt, ja, da könnte sich eine Freundschaft entwickeln und wo man dann aber auch dann irgendwann mitkriegt und sagt, nee, das ist doch nicht ganz so, das passt für mich nicht wirklich. Na, entweder so oder weil man eben merkt, dass es dann noch einseitig wird oder oberflächlich oder kommen dann nur die Interessen und dann die willen und die Person will nur was von dir oder so. Aber andererseits, wenn du dann irgendwie da fehlst, dann, das ist ja. Nee, also ja, wie gesagt, was ich anfangs schon gesagt habe, eine Freundschaft besteht aus dem Geben und aus dem Ja, Nehmen. definitiv. Das heißt, man ist füreinander da. Und man kann eben auch seine Probleme miteinander teilen und kriegt da eben auch in dem Sinne dann wirklich auch mal Hilfe und Ratschläge. Nein, das ist auch ehrlich, ne? Du Und kriegst eine genau. ehrliche Antwort. Nicht Und immer so eine dieses, ach, ja, das ist toll, dabei denkst du, hä? Da gibt es Genau. ja auch, wenn es weh tut, aber die knallen dir dann die ehrliche Antwort ins Gesicht und damit kannst du besser umgehen, als wenn dann irgendwie. Ja. Ist auch richtig so. Also ja, mit einer guten Freundin, da muss man, ja, wenn da irgendwo man denkt, dass da etwas verkehrt läuft, dass da irgendwas falsch ist, dann lasse ich die nicht ins offene Messer laufen, sondern versuche sie eben, ja, auf eine positive Art oder ja, auch manchmal auch auf eine direkte Art davor zu beschützen und zu bewahren und zu Und die ist auch sagen, wichtig, finde ich auch total. Ist ja auch eine Beziehung. Ist irgendwo ist ja auch, ne, eine Freundschaft ist ja auch fast wie eine Beziehung. Und von daher ist wichtig, dass man da. ja, manche Freundschaft hält länger wie eine eigentliche Ja, muss. Beziehung. Ja. Ja, aber ist so. Also, ja, es gibt Freunde, so also nach dem Motto, also, wenn ich mir da auch, ja, bei uns, wir im Bekanntenkreis, eben gerade mein Mann, ja, sein allerbester Freund, die sind seit dem Buddelkasten, sind die miteinander befreundet und Wahnsinn, wa? es ist Wahnsinn, Hast du ja. heute eigentlich auch nicht mehr? Nee. Hast du ganz, ganz selten, dass deine Freundschaft so lange hält? Wahnsinn. Also da Das muss man ist. wirklich immer, und ja, auch die haben dann öfters mal eine Meinungsverschiedenheit, Ist in Ordnung, aber gehört dazu. ja, dann heißt es wieder so nach dem Motto, ja, dann reden Sie mal 2, 3 Tage nicht, aber das ist ganz selten und dann raufen sie sich wieder zusammen und Aber gehört auch dazu. aber es gehört Gehört dazu. dazu. Ja, und Und haben auch unterschiedliche Meinungen teilweise. Ja. Aber was natürlich auch bei Freundschaften ist, verbindet natürlich auch viel gleiche Interessen. Ne? Also das gehört auch mit so. Oder zumindest Verständnis für das Interesse der anderen Person. ist ja auch nicht immer so einfach. Nee. Meistens gehen ja dann daran auch die Freundschaften kaputt, weil man dann irgendwo so Missverständnisse hat und damit kann man dann nicht so. Und ich meine, es ist ja schon, ich weiß ja nicht, ob du es bei dir damals auch so war, mit den Kindern merkt man ja, da verändern sich ja auch schon die Freundschaften. Auf jeden Weil Fall. die fallen dann auf einmal weg, weil du hast ein Kind, du bist nicht mehr flexibel und kriegst dann eigentlich nur Freundschaften mit Kindern, ne? Genau. Oder krankheitsbedingt ändern sich ja auch die Freundschaften. Ich meine, hast du ja selber auch wahrscheinlich erlebt oder durchgemacht. Genau. Mir geht es auch nicht anders. Bei mir ist ja Ja. auch, dass ich nicht in der Lage bin, da eine Freundschaft zu führen, weil durch ich mich dann einfach zurückziehe und ich habe auch nicht immer die Kraft, mich dann darum zu kümmern. Ja, aber als gute Freundin muss man das verstehen, muss man das akzeptieren. Ja. Und wo ich dann sage, nein, da kann ich mich jetzt nicht so hinstellen und naja, ihr könnt sich ja auch mal wieder melden oder so, sondern wo ich sage, Verständnis ist da das Wichtigste ja, was der Freundschaft dann auch keinen Abbruch tut, wenn man dann mal sagt, okay, ruh dich erstmal aus, komm erstmal wieder bei dir selber an. Und wenn du meine Hilfe brauchst, sag Bescheid, ich bin für dich da. Und das Ja. ist eben auch wichtig. Aber weil du auch gerade sagtest, eben über Krankheit, ja, na, also eben auch so, manchmal ist es denn, sind's, manchmal trifft auch eine Freundschaft ein wie ein Blitz. Das ist bei mir zum Beispiel passiert, wie ich auf der Reha war. Echt, ja? Ja, ich war ja nun zu Corona-Zeiten in der Reha, was also nicht unbedingt sehr, sehr schön war, aber zu mir an den Tisch wurde eine junge Frau gesetzt. Wir haben uns beide angeguckt und haben gesagt, okay, das passt. Ja. Und allerdings wohnt sie in Chemnitz, Oh. in der Ecke. Ja. Und aber trotzdem verbindet uns beide so viel. Und es war diese 3 Wochen, die wir da zusammen verbracht haben, die haben uns so zusammengeschweißt, dass wir auch heute noch befreundet sind. Das ist Ja. toll. Und uns also Und es hilft ja dann auch durch die Zeit, weil so eine Reha ist ja auch nicht gerade Zuckerschlecken. nein, Das ist ja, ne? Da hast du ja also auch viele Hoch- und Tiefs und alles. Und da ist dann genau. schön, wenn man jemanden hat, den man so. Und das Schöne ist eben, ja, wir verstehen natürlich beide eben so nach dem Motto, wie dem anderen eben mit der Krankheit Weil auch ihr geht es und beide alles, hattet. weil wir es beide hatten und ja, wir haben es beide geschafft, Gott sei Dank. Ja, und ja, und ich freue mich jedes Mal, wenn wir ja, miteinander schreiben, wenn wir uns gegenseitig besuchen. Jetzt bin ich dran, jetzt muss ich mal endlich runterfahren. Ja, aber es ist schön und ich möchte Denise dann auch niemals irgendwie mehr wieder missen. Ja, Also, ist schon lustig, ist ja. aber komisch, ne, dass man, Ja. ich meine, du kennst es ja bestimmt auch, es gibt ja so bestimmte Menschen, zu denen hat man eine Verbindung, ohne dass da irgendwie, ne, du siehst jemanden und denkst, oh, ihr kennt euch schon ewig, oder so wie Seelenverwandtschaft oder sowas. Ja. Ja, dieses Gefühl hatte ich bei Denise und ich glaube umgekehrt genau Denise bei mir und ja, Auch so war, durch solche Sachen entstehen Freundschaften, ja. Und ja, wenn man uns nebeneinander sieht, könnte man sagen, ja, okay, Mutter und Tochter, ja, sie ist nur weit jünger und trotzdem passt es. Dazu habe ich auch einen Song geschrieben. Okay. Ja, der heißt Seelenverwandte und den können wir uns ja jetzt mal anhören. Alles klar. So, jetzt kommt Seelenverwandte. Als wir uns zum ersten Mal trafen, die Sympathie war sofort da. Wir verstanden uns auf Anhieb und waren uns ganz nah. Es war, als kennen wir uns schon ewig, dabei waren wir uns fremd. Du bist meine Seelenverwandte, die das Schicksal mir sandte. Wir wuchsen immer mehr zusammen. Nichts, ich konnte uns mehr trennen. Dieses Band zwischen uns war mächtig. Ich konnte es kaum glauben, dass mit dir war was Besonderes. Das ist mir so noch nie passiert. Dich in meinem Leben zu haben, ist voller Segen. Du bist meine Seelenverwandte, dein Schicksal mir. Du bist mein Seelenverwandte. Wir verstehen uns ohne Worte. Du bist mein Seelenmensch, so wie du es keine. Dem Schicksal sei Dank, dass wir uns beide fanden. Nach dir hab ich gesucht und das ein Leben. Nur in die Augen schauen und wussten sofort Bescheid. Ich wusste, was du dachtest oder was du jetzt brauchst. Wir munterten einander auf und lachten super viel, hatten immer unseren Spaß. Mit dir war nicht zu viel. Du bist meine Seelenverwandte, die das Schicksal mir sandte. Selbst mitten in der Nacht waren wir füreinander da. Wenn wir einander brauchten, war uns die Uhrzeit egal. Seelenverwandte spüren alles, auch wenn man nichts sagt. Dich in meinem Leben zu haben, ist voll der Segen. Du bist meine Seelenverwandte, die das Schicksal. Verstehen uns ohne Worte. Du bist mein Seelenmensch, so wie du es keine. Du bist mein Seelenmensch. Oh. Ja, das war jetzt der Song Seelenverwandte, auch wieder KI mit udio.com. Hatten wir ja schon drüber gesprochen. Wirklich selten, dass man auch einen Mensch findet, mit dem man so seelenverwandt ist. Oder dem man eben auch schon so spürt, ohne dass da irgendwas ist, obwohl man nicht blutsverwandt oder sowas ist. Ja, also ist schon Also wichtig. deine Musik, also die betont das eigentlich und unterschreibt das eigentlich, was man ja auch bei einer guten Freundschaft empfindet und ja. Da ist man wirklich irgendwie, ja, in einer gewissen Sinne seelenverwandt und, aber ich sag's auch oftmals dann auch guten Freunden, dass ich sie lieb habe und ja, dass, ja, weil irgendwo auch das Bedürfnis dann habe, dem auch zu zeigen, wie wichtig mir der Mensch ist. Aber das ist eben das, was auch, ne, wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Dieses Zeigen und wichtig sein und sich dann kümmern und bemühen und so, ne, ist dann nicht so, ist dann halt nicht so als Selbstverständlichkeit angenommen. Das ist. Und genauso tut es eben auch wirklich weh, wenn ja, dich manchmal in Menschen täuschst Ja. und mitkriegst, pff, dass sie dir vorne rum erzählen, sie sind deine Freunde und dann ja, ja, in Zeiten der Not dann wirklich alleine lassen und sich von dir abwenden. Und gerade in Zeiten immer, der Not sieht man es, ja, wer wirklich dann deine, ja, wahren Freunde sind und wer nicht. Ja. Ne? Wer jetzt hier, ich hatte den gestern einen Spruch oder so gesehen, Worte, oh Gott, Worte, warte, Worte zeigen mehr. Nee, Worte sind nichts wert, wenn Taten nicht folgen oder irgendwie so. Genau. So, theoretisch so ist es ja, ne? Viele, ja, erzählen dir ja irgendwie schöne, bunte, aber nur echte, wahre Freundschaft, da hast du wirklich auch das Worte dann Taten folgen. Also ich weiß zum Beispiel, also bei meiner Jackie weiß ich 100 Pro, wenn ich jetzt hier mitten in der Nacht bei ihr anrufen würde, sie wäre sofort da. Und umgekehrt wird ein Schuh draus. Ja, ja, wenn sie mich anruft und sagt, ich bin jetzt da und da, bitte, ja, kannst du mich bitte abholen? Ich würde sofort losfahren. Ne? Also das macht eben Freundschaft auch aus, ne? Dass man füreinander dann da ist. Und aber meistens kommt da einem auch das Leben dann in die Quere, ne? Und dass du dann, weiß ich, viel Arbeit, Kinder und dann hast du eben so viel auch um die Ohren mit allem, was du machen musst oder so, dass man da dann eben, ja, da ist dann. Ja, gut. Bei mir ist eben Gott sei Dank das Schöne in dem Sinne, meine Kinder sind groß, sie sind aus dem Haus. Ich bin also folgedessen flexibel, ja, und kann spontan reagieren. Aber na klar, hast du zu Hause ein kleines Kind, kannst du nicht einfach loslösen. Aber auch das macht deine Freundschaft aus, zu verstehen, dass dann in dem Moment der andere mal nicht da sein kann. Oder der dann kommt oder so, keine Ahnung. Oder ist ja auch viel in Krankheit. Also ich könnte auch nicht sofort losspringen. Mhm. Ich wäre da, aber ich könnte eben leider wahrscheinlich nicht sofort losspringen, weil es würde mich dann einfach ausmachen. Ja. Aber gedanklich, aber, das ist halt so, ja. Ist halt. Aber manchmal hilft ja auch schon nur reden, ne? Also das ist, oder mal schreiben, weil manch einer kann manchmal nicht reden. Nicht oder reden, so, und dann ist zu schwach dazu. Oder so. Ja. Und da hilft dann eben in dem Sinne ja auch wirklich mal das Schreiben und das. Ist ja auch nicht der tägliche Kontakt, der eine Freundschaft ausmacht, ne? Sondern dieses zu wissen, da ist jemand, der ist da und dann muss ja nicht immer täglich sein. Nee. Das ist ja, ne? Jeder hat ja eben auch sein Leben und macht dann seine Sachen und hat zu tun und alles. Auch das ist wichtig. Ja, leben und leben lassen. Genau, ja, also kann ich davon ausgehen, dass ja meine Freundin 24/7 für mich Zeit hat. Also ich glaube, so dürfte man auch gar nicht rangehen. Ja, wenn ich davon aussehen würde, ja, mein Gott, nee, also hätte ich ja selber auch nicht. Ich bin ja auch meistens so ein Typ, was ich selber tun würde, ist es, glaube ich, ganz schlimm, ein ganz blödes Denken, das erwartet man ja dann auch von anderen. Mhm. Ist naiv vielleicht oder ist, ne, ist nicht so das, was es heute so gegeben ist, aber ich weiß, ich würde immer geben und erwarte dann aber auch von dem anderen, dass da irgendwie dann auch was zurückkommt. Ja, mal zurückkommt. Genau. Das ist so. Natürlich, da gehört doch wahnsinnig viel Empathie für in so einer Freundschaft. Du musst eben auch den anderen versuchen zu verstehen und auch die andere Meinung akzeptieren. Ja, das ist wichtig. Ja, und das also, ist alles, dass man sich dann auch mal streiten kann oder sowas, finde ich auch, ist total wichtig und gehört auch zu einer Freundschaft dazu. Wichtig, aber auch wieder sich zu versöhnen und dann da weiterzumachen, wo man aufgehört hat und nicht dann wieder das Alte irgendwie dann noch so dazwischen oder so. Nee. Hattest du schon mal einen krassen Streit mit deiner Jackie oder? Nee. Ist kurios. Sowas. Ja, nee. Ja, also nee, aber es war mal eine Situation, wir waren zusammen im Urlaub und ja, und ich hatte noch keinen Kaffee. Und und wenn ich keinen Kaffee habe, dann bin ich so richtig mautschig. Und ja, und Jackie, ja, und dann nervt mal kurz eine Situation am Frühstückstisch, das war mal ganz kurz so, ja. Ich bin dann rausgegangen mal kurz, hab mal Luft geholt, ja, und nochmal für mich selbst so, okay, was war das jetzt? Bin wieder rein, hab zu ihr gesagt, okay, tut mir leid, ich war ein bisschen drüber. Wir haben uns umarmt und dann war die Sache in Ordnung. Also das war das Schlimmste, was wir je als Meinungsverschiedenheit hatten. Und es ist nicht mal schlimm. Das war nicht mal schlimm. Aber das ist schön. Und nein, also das haben wir selber uns schon oftmals gefragt. Sag mal, haben wir uns eigentlich schon mal jemals wirklich gestritten? Nein. Das ist doch schön. Ja. Sich dann ständig zu streiten, war ja auch wieder blöd. Ja, Das ist ja auch cool. Ja, das ist schon, ja, gut. Nun bin ich aber auch nicht unbedingt ein streitsüchtiger Mensch. Also, das muss ich dazu sagen. Ich glaube, ich bin eigentlich ein, doch immer, versuche immer, harmonisch zu sein. Sehen vielleicht einige Leute ein bisschen anders, aber... Vor allem die sich gerne mit dir streiten möchten. Ja. Die denken, Mann, warum muss ich so harmonisch sein? Ja, ja. Aber eigentlich, ist ja auch schöner, wenn es harmonisch ist. Den Frust kann man auch anders irgendwie ablassen. Definitiv. Und wenn man jemanden hat, wo man da mal kurz seinen Frust ablassen kann, dann ist wieder gute Sache in Ordnung. Braucht man. Braucht man auch. Natürlich, man muss sich auch mal, wie man so schön sagt, auch mal richtig auskotzen können. Eben, und das ist auch... Und das kann man natürlich auch wieder nur bei wirklich guten Freunden, die das dann auch verstehen und die dann sagen, okay, hast du dir jetzt Luft gemacht? Dann können wir jetzt wieder normal weitermachen. Hm, ja, was eben denn ein oberflächlicher Mensch, also nicht oberflächlicher Mensch, sondern also jetzt hier so eine lapidare Bekanntschaft vielleicht gar nicht verstehen würde und sich dann in dem Moment vielleicht auch dann wirklich von dir abwenden würde. Aber wahrscheinlich, weil sie dich dann auch nicht so gut kennt oder weil die Einstellung, weil sie das dann halt eben noch nicht so richtig umsetzen kann. Ne? Meint sie jetzt mich damit? Ist das jetzt ein Angriff gegen mich? Manchmal, man bezieht ja auch viel auf sich selber. Ne? Mhm. Und das ist ja dann auch, hast du ja auch nicht mit den richtigen Freunden, die würden ja niemals irgendeinen Spruch oder irgendwie was oder so wahrscheinlich auf sich selber beziehen, weil sie wissen, du sagst ihnen das dann ne? Oder man sagt ihnen das dann und redet darüber und das ist jetzt einfach nur so vielleicht mal ein Spruch oder keine Ahnung, irgendwas, was jetzt nicht zu bedeuten hat, aber für einen selber, in man das so sieht in dem Moment. Ne? Genau, genau. Wollte ich gerade sagen, also ist ja einfach mal so, ja, egal nach welcher Gefühlslage oder gibt es eben auch in dem Sinne, ja, ist ja immer dann lustig. Insta macht dir dann noch in dem Moment ja immer die entsprechenden Sprüche. Ja, ne? Und ja, und manchmal ist es wirklich so, dass du dich in so einem Spruch wiederfindest und sagst, denkst, okay, den muss ich jetzt und den muss ich jetzt mal bei mir in Status stellen oder so. Ja, und also ein guter Freund fühlt sich davon niemals angegriffen, sondern versucht zu verstehen, was will sie mir jetzt eigentlich, was will sie jetzt damit sagen? Aber vielleicht willst du ihm ja nichts sagen, weil er ja eben, wie gesagt, nur für dich gerade wichtig ist, ne? Ja, oder manchmal kann man ja auch aus dem Spruch einen Hilferuf sehen, ne? Zum Beispiel, ja, oder wenn man dann Sprüche über Freundschaften oder sowas, ne, fühlen sich auch gleich die richtigen Menschen angesprochen oder so, ne? Das ist ja dann... Ja. Das ist... Ja. Aber wie gesagt, ich glaube... als endlich einen Spruch zu sagen, also Freundschaften sind verdammt wichtig. Ja. Wirklich richtig dicke, feste Freunde sollte man wirklich ganz gewissenhaft auswählen. Und auch mit dem Begriff beste Freundin oder bester Freund doch sorgfältig umgehen. Ich glaube, das machen viele. Also wie gesagt, wenn ich das jetzt hier sehe, wie viele echte Freunde haben, da sind schon viele sehr. Also die meisten haben nur 1 bis 5 und das ist ja dann noch. Genau, da sollte man wirklich differenzieren. Ja, definitiv. Jo. Ich habe ja noch, weil du hast mich ja so motiviert mit deinem, wie gesagt, mit deinem Insta und so, hatte ich damals einen Song geschrieben und du bist ja auch, wie gesagt, eine Freundschaft, die wirklich schon sehr, sehr lange existiert und die eben wirklich auch sehr schön ist und alles. Und da hatte ich einen Song geschrieben. Den habe ich dir ja damals dann auch geschickt, ne? Ja. Freunde fürs Leben heißt der. Und kriegt schon mir Gänsehaut. Und du bist eben auch eine tolle Freundin fürs Leben. Und ich sage jetzt einmal, ich widme ihn dir. Danke. Und all den Menschen da draußen, auch deinen besten Freunden und so. Hier kommt jetzt Freunde fürs Leben. Es gibt da diese Menschen, die einen wichtig sind. Freunde fürs Leben. nicht mehr los. Freunde fürs Leben sind einfach grandios. Ja, das waren der Song Freunde fürs Leben, wieder KI-Udio.com. Und ja, Heike, es war sehr schön, mit dir über dieses Thema zu reden. Danke, es hat mir auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ich glaube, ich kann schon verraten, wir machen bestimmt noch mehrere Sachen zusammen, oder Heike? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ihr könnt euch also freuen, es wird bald wieder eine neue Podcast-Folge von uns beiden geben. Und ja, 15 Jahre Freundschaft, 15 schöne Jahre, zwischendurch auch mal mit Luft und alles, aber trotzdem. Freundschaft besteht. Ja, und in diesem Sinne, ihr könnt, nehmt euch ein Beispiel da draußen daran. Freundschaft ist wichtig. Freundschaft ist toll. Man kann viel mit ihr erleben. Auf jeden Fall. Und ja, tolle Freunde sind selten zu finden. Genau. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss.